Deutschlandfunk. Hörspiel. Wahre Welt. Die Themenwoche im Deutschlandfunk. In unserer Themenwoche Wahre Welt bringen wir heute ein Hörspiel von Andres Feil, Das Himbeerreich. Der Filmemacher Andres Feil ist bekannt geworden vor allem durch seine Dokumentarfilme Black Box BRD und Die Spielwütigen. In dem Film Black Box BRD aus dem Jahr 2001 wurde auch die Ermordung des Deutsche Bank-Vorstandssprechers Alfred Herrhausen thematisiert. Für das Theaterstück Das Himbeerreich hat Andres Feil abermals in der Bankenszene recherchiert und mit etwa 20 ehemaligen Akteuren Interviews geführt. Anfang 2013 brachte Andres Feil sein Stück in Stuttgart und Berlin auf die Bühne. In diesem Jahr hat der RBB gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk eine Hörspielfassung des Theatertextes von Andres Feil vorgelegt. In der Regie von Ulrich Lampen sind unter anderem Martina Gedeck, Christian Redl, Hans-Peter Hallwachs und Wolfram Koch zu hören. Im Anschluss an das Hörspiel bringen wir ein Gespräch, das Karin Beindorf mit dem Filmemacher und Autor Andres Feil geführt hat. Das Himbeerreich. Hörspiel von Andres Feil. Machen Sie kalkulierbar. Wir haben nur die Chance der Katastrophe. Es war politisch gewünscht. In den Räumen gibt es kein Licht mehr. Es kommt nur noch in kleinen Mengen herein. Oben leben sie in Gewächshäusern. Da gibt es sehr viel Licht. Eine Explosion von Licht. Die 7 Himbeerreiche sind nicht nur oben, sondern auch unten. Soweit es nach oben geht, geht es nach unten. Wir waren eben nicht nur gut, sondern auch teuer. Natürlich gab es im Investmentbanking Einbußen, ohne Frage. Aber es wurde nie richtig erklärt, warum man diese Abteilung schließt. Ich saß da ein halbes Jahr zusammen mit 2 anderen Kollegen. Wir hatten auch keinen Auftrag, etwas zu tun. Wir saßen einfach da. Dass das Ende sein soll, nach 40 Jahren, das glauben Sie nicht. Das ist so, als würde Ihnen jemand sagen, also Sie haben Krebs und müssen in einem halben Jahr sterben. Es war ganz anders abgesprochen. Meine Verlängerung war schon auf der Tagesordnung drauf. Dann hieß es im Vorstand plötzlich, wir müssen eine andere Lösung suchen. Innerhalb von 10 Tagen musste ich das Büro räumen. Es ging dann so ein Gerücht rum. Die in der Personalabteilung kriegen Zulagen, wenn sie uns dazu bringen, dass wir von uns aus kündigen. Dann muss die Organisation keine Abfindung zahlen. Ich habe mein Büro auch räumen müssen. Jetzt sitze ich hier. Man weiß nicht, wer sitzt da noch. Alles so ruhig hier. Keine Namensschilder. Ich habe gesehen, wie die Wand auf mich zukam. Ich habe den Einschlag nicht gehört. Eine weiß verputzte Wand hatte schon die Gasmaske auf. Plötzlich löst sich der Putz und die Ziegelsteine kommen. Rote Ziegelsteine und dann verschwindet alles in Rauch. Schmerz spüren Sie da nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich noch bewegen kann. Ich war schon in der Wand, ich konnte mich aber bewegen. Das passiert in Zeitlupe, geht gar nicht schnell und völlig geräuschlos. Die Stahltür, die Gasschleuse, die war verschüttet, die ging nicht mehr auf. Die Decke hielt. War nur ein Mann im Keller, sonst nur Frauen und Kinder wie ich. Der ist nach einer langen Weile mal rausgekrochen und kam wieder rein und sagte, da draußen, da ist nichts mehr. Das haben wir auch früh gelernt. Wer sein Gepäck verliert, reist leichter. Ab einer gewissen Größe schließt das Verantwortung ein. Einfach durch die Bedeutung von dem, was man tut. Sicherlich auch die Verpflichtung zu einem Stil, zu einer Haltung. Man stolpert nicht einfach auf einen Vorstandssitz. Ich trete dafür ein, dass es ein Honorar für Haltung gibt. Daran halte ich mich. Dran sein, Einfluss haben, gestalten können, sich abheben von dem täglichen Treiben. Sonderräume bekommen und sich ausklinken können aus dem, was banal und normal ist. kann mir keiner erzählen, dass er da immun ist. Wenn ein CEO mit einer Eskorte abgeholt wird, der bewegt sich anders. Der kriegt mit, wie Menschen vorbeifahren und sehen, dass er zum Auto geführt wird von jemand, der sichtbar eine Waffe trägt, aber in Zivil ist und einen in eine gepanzerte Limousine reinsetzt und Gas gibt. Wie bekommen Sie Mitarbeiter dazu, dass sie Ihnen folgen? Sie treffen zunächst den, den Sie für am kompetentesten halten, bringen sich auf den Stand der Diskussion. Dann sprechen Sie mit dem Zweiten. Sie sind bereits gut gebrieft, stellen ihm mit diesem Wissen weitere Fragen, machen ihn auf mögliche Widersprüche aufmerksam. Allein die Tatsache, gefragt zu werden, bedeutet ein ungeheures Privileg, was jederzeit widerrufen werden kann. Das wissen die Mitarbeiter. Um zum Inner Circle zu gehören, muss man schon was tun. Auf diese Weise gehen sie schon mit klarer Haltung in die entscheidende Sitzung. Die eigentliche Entscheidung ist bereits getroffen. Unser Banking steht für spektakuläre Unternehmensfusionen. Für unseren Beitrag, Unternehmen an die Börse zu bringen und damit Kapital für Neuinvestitionen und Arbeitsplätze zu kreieren. Für exzellente Derivat- und andere Wertpapiergeschäfte, die über Jahrzehnte für einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert gesorgt haben. Es steht auch für ein Modell, das in sich utopisch ist und zugleich gesamtgesellschaftlich Maßstäbe setzt. Ein Breeding Ground für eine ethisch fundierte Community. Unsere Unternehmensphilosophie rückt den Mitarbeiter in den Vordergrund, der aufgrund seiner Talente eingestellt wird, unabhängig vom sozialen Background, seiner Nationalität, seinem Alter, seiner Hautfarbe, seinem Geschlecht und seiner Religion. Der Streit um dieses oder jenes Regelwerk ist wichtig. Viel wichtiger ist aber, dieses wunderbare System globaler Freiheit zu bewahren. Wir sollten mehr Kapitalismus wagen. Um zum Inneren Zirkel zu gehören, muss man sehr genau geprüft werden. Weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn. Nach derzeitigen Erkenntnissen, zum Inneren Zirkel zu gehören, muss man schon was tun. Die Risiken der Fusion müssen sehr genau geprüft werden. Weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn. Mehr Return. Nach derzeitigen Risiken der Fusion müssen sehr genau geprüft werden. Um zum Inneren Zirkel zu gehören, weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn. Die Risiken der Fusion müssen sehr genau geprüft werden. Die haben Durst und trinken Salzwasser. Das hilft und dann trinken sie noch mehr. Die braucht 10 Liter zum Nachkippen. Dem zerfrisst der Krebs die Leber. Der hat eine asymmetrische Prostata. Dem versagt der rechte Lungenflügel. Der kratzt sich Flecken vom Anzug, die er gar nicht hat. Zu viel gekleckert, zu wenig geklotzt. Das ist die Kante, vor der stehen die. Und was machen die? Noch mehr Gas geben. Das ist so ein Reflex. Noch mehr Gas. Weg von dieser Kante. Und wenn man wieder am Rand steht, hat man den ultimativen Endorphinausstoß. Man schaut zwar tief runter, ist aber nicht am Boden. Du musst wissen, wo Musik drin ist und wie lange sie spielt. Solange die Musik spielt, tanzen wir. Timing ist alles. Ich weiß, wann die Melodie zu Ende ist und gehe rechtzeitig raus, gehe short, wette, dass das Ding den Bach runtergeht. Das sind kleine Flirts mit Mephisto. Keine Frage. Am Anfang arbeitest du mit ein paar Millionen. Dann kommt eine Null ran und dann noch eine. Und auch bei den Gehaltszulagen kommt plötzlich eine Null ran. Wo ist der Punkt und wo das Komma? Dann soll ich 10 Millionen handeln, dann 100 Millionen, dann 11,7 Milliarden. Das ist nicht Regionalliga. Du stehst vor einem Deal. Du kriegst mit, was die anderen nicht wissen. Setzt auf. Der spinnt. Und am Abend hast du 400 Millionen für die Bank gemacht. Was bleibt am Ende eines Tages? Am Ende eines Jahres? Was sind 60 Milliarden? Wenn Sie jede Sekunde einen Euro zum Fenster rauswerfen, Tag und Nacht, Samstag und Sonntag, mit Schaltjahr und ohne, wann müssen Sie damit beginnen, um auf 60 Milliarden zu kommen? Bei Christi Geburt. Ihr Gehirn ist programmiert auf 1, 10, 100, vielleicht noch 1000, aber nicht auf Milliarden. Gier ist mehr als Habgier und Raffsucht. Denken Sie an Begriffe wie Begierde, Begehrlichkeit, Neugierde. Gier kann durchaus sinnstiftend und anregend sein. Wer sorgt denn immer noch für die Überschüsse der Bank? Das sind wir. Refrain ist, ich habe ausgesorgt, höre in 5 Jahren auf, mach mich vom Acker. Das sagt ja jeder. Und alle machen weiter. Außer you get sacked. Die Scheiben unserer Flotte sind abgedunkelt. 6,5 mm, das wehrt Panzerfaustbeschuss ab. Die Bodenplatte aus härtestem Stahl, Panzerungskategorie B7. Das ist Präsidentenklasse, mehr geht nicht. So ein Tresor muss man fahren können. Ich kann Zylinder, ich kann Zündkerze, ich kann Vergaser, ich kann Hydraulik. Braucht da keine Werkstatt, mache ich selbst. Wenn es sein muss, auch bei 190 auf der Autobahn. Muss mein Vorstand ja pünktlich anlanden. Wenn die da sitzen in diesem Kreis, alle sind berauscht. Der Verantwortliche fürs Investmentbanking referiert. Ertragslage hochgejagt. Wir sind auf Platz 1. Eigenkapitalrendite 23%. Und alle denken, die Party geht jetzt immer so weiter. Und ich sage, das ist das absolute Schönwetterprogramm. Beim ersten Unwetter steht hier alles unter Wasser. Ich bin mit Büchern aufgewachsen. Wir sind mit unseren Holzautos Slalom um die Stapel gefahren, die sich auch bei uns im Kinderzimmer türmten. Mein Vater war Kunsthistoriker und konnte nichts wegwerfen. Er hat Texte geschrieben, die mal eine Fachzeitschrift gedruckt hat, mal in einem Ausstellungskatalog sich wiederfanden. Und dafür hat er sich wochenlang eingelesen, in Bibliotheken die Tage verbracht, am Wochenende durchgearbeitet. Und das alles für einen Lohn, wo ein Fassadenreiniger das Dreifache bekommt. Er hat darunter gelitten. Das fehlende Geld war die Währung für eine Nichtanerkennung nicht nur seiner Arbeit, sondern seines gesamten Lebens. Hab als Broker angefangen. Damals gab es da gar keine Frauen. Heute übrigens auch nicht. Der Job ist Karate. Sie müssen schreien, damit sämtliche Händler checken. Oha, hier ist was los. Da müssen Sie erstmal durchdringen. Feste Stimme, gute Preise. Sie treffen eine Entscheidung. Sie rechnen jede Null nach und dann gibt's kein Zurück. Entweder sind Sie weg danach oder die Queen. Das darf nicht aufhören. Sie wollen mit dem Kunden auch das nächste Geschäft machen. Die Preise sind überall fast gleich. Da müssen Sie was anderes bieten. Die eigentlichen Deals werden nicht im Büro gemacht, sondern nachts auf der Piste. Entertaining ist alles. Das heißt, als Frau müssen Sie fuckable sein. Sie müssen beim Kunden Fantasien auslösen. Sie haben mit Männern zu tun, die gerade fürchterlich viel Geld verdient haben. Und die meinen, wenn da eine Frau ist, die kann ich jetzt auch noch haben. Ich habe beobachtet, wie Leute wie die Personalpolitik gemacht haben. Wer das meiste Geld reinspült, entscheidet. Das sind Leute, die instinktgenau ihren Ort gefunden haben, wo sie Überperformer sind. Dafür müssen die ihr Umfeld clean halten. Vergessen Sie nicht, Sie sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Dass Sie sich hier noch aufhalten, ist ein Privileg. Ich bin geschlagen mit dieser Einsicht. Ich bin geschlagen mit der Erkenntnis in diesen Apparat. Ich habe mir nie träumen lassen, das rauszufinden, was ich rausgefunden habe. Dass Sie Ihren Vertrag nicht verlängert bekommen haben, darüber sollten Sie doch mal langsam hinwegkommen. Darf ich Sie mal was fragen? Wie lange braucht das Sonnenlicht von der Sonne auf die Erde? Sie wissen es nicht. Das ist alles zugänglich. Für nichts brauchen Sie einen IQ von über 130. Das können Sie sich doch alles erschließen. Muss man nicht wissen, aber man könnte es. Heute leichter denn je. Wozu demokratisieren wir denn den Zugang zu allen Informationen durch Googlen? Leute wie Sie sind ganz oben und wollen nichts wissen. Dann soll ich 10 Millionen handeln, dann 100 waren Millionen, alles dann 11,7 so lange umgehen, zusammengefasst schön, das bis der Deal ja, sich rechnete. Das dann doch ein Betrug. Das waren alles so lange umgehen, bis der Deal sich rechnete. Wir müssen permanent Entscheidungen treffen in einem Bereich, den niemand wirklich durchdringt. Vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die wissen, was in einem Produkt wirklich drin ist. Sie sitzen an einem Vorstandstisch und irgendjemand erklärt Ihnen eine Finanzstruktur und benutzt dann auch noch Mezzanine und First Loss. Das haben Sie noch nie gehört. Denken, ich bin suboptimal vorbereitet. Die anderen verstehen das. Dann nicke ich auch mal. Erst produzierst du die Verunsicherung, schürst Angst. Dann beruhigst du sie wieder. Sagst, ich orientiere euch jetzt mal. Wenn Sie in so einer Runde sitzen, das ist ein einsames Leben. Sie rechnen durch, wer die größeren Bataillone hat. Das schaffen Sie nicht alleine. Da brauchen Sie eigene Agenten. Irgendwem müssen Sie vertrauen. Wenn Sie das jahrelang, dann fragen Sie sich plötzlich, lügt mein Fahrer, wenn er guten Morgen sagt? Arbeitet er für mich oder überwacht er mich? Paranoia schützt nicht vor Verfolgung. Ich musste mir nie etwas beweisen. Ich habe mir immer gesagt, ich kann morgen aufhören. Diese Unabhängigkeit hat hier keiner auf der Rechnung. Vielleicht verlief mein Weg deshalb wie eine simple physikalische Kippschaltung. Steil und stetig aufwärts. Kann ich von mir nicht sagen. Bei mir geht's immer auf und ab. Morgens runter in die Vorstandsgarage, abends wieder hoch. Und das seit 37 Jahren. Bezahlt werde ich für meinen Fuß, dass der schön aufs Pedal geht. Eigentlich müsste ich für meine Ohren bezahlt werden. Die kriegen alles mit. Und dann wird es zermahlen, zerkleinert, werden Begriffe nachgeschaut, Wörter vermessen, Zahlen hingeschrieben und wieder wegradiert. Heute muss man nicht mehr rotweinschwenkend in Hinterzimmern sitzen, wie das alte Bild vom Bankier, der sagt, so wird es gemacht, ohne dafür eine rationale Begründung zu liefern. Wir schätzen Risiken ein, machen sie kalkulierbar und dann wetten wir auf das von uns prognostizierte Ergebnis. Strukturierte Produkte mit Abweichlern um. Mein Vater? Und das habe ich nie aufklären können. Mein Vater wollte keinen Sohn. Als meine Mutter entbunden hat und seine Sekretärin ihm gesagt hat, es ist angerufen worden, sie haben einen Sohn, hat er der Sekretärin gesagt, sie soll den Chefarzt anrufen, ob er sich nicht geirrt hat, ob es wirklich ein Sohn ist. Ich hatte deshalb in den ersten Wochen keinen Namen. Johanna passte ja nicht und einen anderen gab es nicht. Ich war No Name. Und so hat er mich auch behandelt. Wir haben eine Fassung für die Gewinn-Mehrjahresplanung erstellt. Wenn jemand mit einer 7 vor dem Komma kommt, sage ich aus Prinzip, wenn wir 7 können, dann können wir auch 8. Wir haben eine weitere Gewinnplanung erstellt, die kam wieder zurück. Weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn, mehr Return. Am Ende waren es 28 Fassungen. Wir segeln extrem hart am Wind und gehen hohe Risiken ein. Das geht nicht mit Sparbüchern und ein paar Firmenkrediten. Das Entscheidende sind einfach die Produkte, die wir selbst kreiert haben, ja. Risiko und Ertrag sind siamesische Zwillinge. Wir haben also Neubauten, Wohneinheiten an der mexikanischen Grenze zu USA in Tijuana finanziert. 10.000 Wohneinheiten, die da gebaut werden sollten. Du siehst den angesetzten Return, fragst nicht, wer soll da hinziehen. Wird da tatsächlich irgendwann mal was gebaut? Wer wäscht da welches Geld? Dann haben wir von den Lebensversicherungen Pakete übernommen. Das waren alles Todkranke. Die Lebensversicherungen hatten die zusammengefasst und haben die als Paket weiterverkauft. Die Leute, die todsterbenskrank sind und noch ein paar Jahre brauchen, bis sie die Lebensversicherung ausbezahlt kriegen, wetten auf ihren eigenen Tod. Lassen sich die vorab ausbezahlen, weil sie sagen, ich habe noch ein wenig Geld. Dann kann ich mein Leben noch ein bisschen genießen. Und dann werden diese Wetten auf Veranlassung der Investmentleute in strukturierte Fonds gepackt. Und im Todesfall sollte die Bank das Geld plus Zinsen von der Versicherung zurückbekommen. Das ist, wenn die Leute bald danach sterben, für die Bank normalerweise anhand der Sterberate gut handelbar. Nur bei uns ging's nicht auf. Die Kunden wollten einfach nicht sterben. Dadurch kam natürlich der Cashflow nicht zurück. Dass man sich darüber empört, ist verständlich. Aber was ist Empörung? Emotionalität. Ich darf dazu meinen geschätzten Kollegen Dibelius zitieren. Emotionalität ist ein morphologisches Korrelat. Elektrische Entladung von Nervenzellen in bestimmten Hirnregionen. Wenn man einen spezifischen Bereich in ihrem Gehirn stimuliert, kann man sie plötzlich weinen lassen. Ist das dann ein Gefühl? Nein. Es ist eine Reaktion auf bestimmte Einflüsse, die wir im täglichen Leben nicht hinreichend genau definieren und voneinander unterscheiden können. Deswegen nennen wir es Emotionalität. Das heißt nichts anderes, als dass es keine menschliche Freiheit mehr gibt. Nicht ich treffe eine Entscheidung, nach rechts oder links zu gehen, sondern sie resultiert aus Myriaden von Einflussfaktoren. Was heißt das für unsere Branche? Wenn Freiheit und Verantwortlichkeit nur mehr relative Begriffe sind, bedeutet das nicht, dass wir in dieser ohnehin schweren Krise der Versuchung anheimfallen sollten, die Auswirkungen unseres Handelns kleinzureden. Aber wir sollten es vermeiden, Einzelfälle zum Beleg für die Verwerflichkeit des ganzen Systems zu nehmen. Wir werden singen. Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt. Jeder, der fällt, hat Flügel. Wenn wir uns zurückziehen und Goldman und Morgan Stanley machen weiter, dann heißt das, was haben sie sich denn dabei gedacht? Die verdienen Geld en masse. Was machen wir denn hier? Tiefste Provinz. Ich habe im Risikoausschuss immer die Frage gestellt, wie groß ist unser Risikoappetit? Sagen Sie mir mal eine Zahl. Wie viel Risiko wollen wir eigentlich? Keine Antwort. Das ist signifikant. The sky is the limit. Er hat gesagt, du bist um vier hier. Und dann war ich nicht da. Ich habe nicht vergessen, dass ich heimkommen muss, sondern was ist 4 Uhr? Was ist das nochmal? Ich wurde für unterintelligent gehalten. Hab Schleifebinden nicht gekonnt. Hab nicht richtig gesprochen. Mein Vater war auf die Einhaltung von Plänen bedacht, die er anderen auferlegt hat. Der ist gekommen. Hat mich bei Freunden eingesammelt. Hat mich verprügelt vor denen. Also ins Gesicht geschlagen. Mit Stock. Mit Schuh. Wir haben die Investmentbanker ja selbst geholt. Die Bank wäre ja von unseren Brüdern aus Amerika übernommen worden, wenn wir da nicht mitgemacht hätten. Sich durchsetzen, die Investmentbanker, das Auftreten als Pressure Group. Nur wir können das. Tail, I win. Head, you lose. Leute wie Sie haben den Kapitalismus längst besiegt. Reden wir doch mal über den eigentlichen Deal. Es ging darum, das Ding zu kaufen. Intern haben wir die Bank, um die es ging, Paula genannt. Wir waren der Peter und aus Paula und Peter sollte der Transatlantic Hero werden. Ich habe mir den Deal von den Risiken her angeschaut. Es war die einzige Transaktion, die wir stemmen konnten in Amerika. Denn alle anderen waren zu groß. Da hätte der Schwanz mit dem Dackel gewackelt. Ich habe sofort gesagt, die Risiken der Fusion müssen sehr genau geprüft werden. Das werde Monate brauchen. Da hieß es schon, dass die Dealstrukturen mit den Vertretern von Paula bereits festgelegt und nicht mehr änderbar seien. Eine genaue Prüfung sei bis zur Vertragsunterzeichnung nicht mehr möglich. Da gab es einen irren Druck. Ich habe da ein langes Papier anfangen lassen. Dass lineare Entwicklungen auf Dauer nicht durchzuhalten sind, lehrt schon die Biologie. Eine Bakterienkultur kann für eine gewisse Zeit exponentiell wachsen. Aber irgendwann reicht der Nährstoff nicht mehr und sie bricht plötzlich zusammen. Man tut sich schwer zu erkennen, wann solch eine Entwicklung endet, wenn man selbst mittendrin steckt. Das ist, wenn man so will, der menschliche Faktor. Der Mensch ist angstgetrieben. Das sehen Sie an meinem Kollegen. Aus einer kleinen Krise macht die Angst eine große. Diese irrationalen Ausschläge sind mathematisch nicht vorhersehbar. Aber wir arbeiten daran, potenzierte Angst in unseren Modellen zu berücksichtigen und einzupreisen. Da laufen Sie auf, bis tatsächlich abgekommen wird. Wann müssen Sie damit beginnen, um auf 60 Milliarden man zu kommen? Man sollte wirklich mal wieder Markt. Wenn Sie jede Sekunde 1 Euro zum Fenster rauswerfen, in der 90. Minute kommt der Schluss. Die Vernichtung traditioneller Gewerbe und Industrie. Wie viel Risiko wollen wir eigentlich? Und bis dahin wollen Sie gewinnen. Wir sind alle nur noch Geister. Die einzige Chance, den Deal noch zu stoppen, war der Aufsichtsrat. Ich wollte den Bericht über die unklaren Risiken dort einbringen, am Tag, als über den Ankauf beschlossen werden sollte. Der Aufsichtsratsvorsitzende wehrte ab. Sie hätten schon genug Papiere. Dafür sei einfach keine Zeit mehr. Um dem Kauf zuzustimmen. Es war ein einstimmiger Beschluss. So falsch kann es dann doch nicht gewesen sein. Man muss sich das mal so vorstellen. Man steht da ganz alleine. Der Aufsichtsratsvorsitzende, alle Vorstandskollegen, das Projektbüro, alle sagen, das ist der Deal unseres Lebens. Und als einziger sagt man, Nein. Ist über 37 Jahre bei so einem Institut. Sie sind doch nicht derjenige, der jetzt dann sagt, ich habe den Stein der Weisen, ich bin dagegen. Das kann Ihnen jetzt jeder Staatsanwalt sagen. Wenn Sie das alles so wahrgenommen haben, dann hätten Sie eben nicht nur den warnenden Finger heben müssen, dann hätten Sie einfach... ...treten sollte und ich dann diese ganzen Bilanz und... Wertmanagement genannt. Klingt so, als ob da nochmal Werte rauszuholen wären. Da ist fast alles tot da drin, Schrott. Die Bad Bank ist staatlich. Über den Bankenrettungsfonds muss ständig neues Geld nachgeschossen werden. 2012 waren es 10 Milliarden. Bis 2020 sollen 40 Milliarden dazukommen. Die Politik wollte doch die Fusion. Schieben Sie es doch nicht auf die Politik. Sie wollten weitermachen. Business as usual. Dafür brauchen Sie Milliardenkredite. Ich habe am Abend vor der Vorstandssitzung erst die Entscheidungsunterlagen bekommen. Und dann habe ich die ganze Nacht dran gesessen. Ich habe den Verantwortlichen morgens früh angerufen und habe gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Dann hat er es von der Sitzung runternehmen lassen. Dann wurde das Ding nicht verabschiedet. Ich habe gedacht, jetzt müssen die mir doch dankbar sein. Ich habe der Bank einen Milliardenschaden erspart. Dass sie mich dann so rasiert haben, damit habe ich nicht gerechnet. Sie müssen schreien. Herrhausen hat sein Leben riskiert und verloren. Wir wissen bis heute nicht, wer das war. Gerade hier möchte ich mich mit Verschwörungstheorien zurückhalten. Um was geht es? Um das Nachdenken. So wie Herrhausen nachgedacht hat. Der sitzt da alleine in seinem Büro und kommt drauf, dass die Welt keine Chance hat, wenn man die aufgezwungenen Verschuldungen nicht radikal abschreibt. Irgendein Diktator nimmt einen Kredit und dann ist Uganda, Burundi, Klabundi verschuldet. Der verjuckst das mit irgendwelchen Polinnen in Südfrankreich. Und das Land hat die Schulden. Und dann ist er weg. Aber das Land muss die Schulden abtragen. Die kommen da nie raus. Und das sind ja auch keine Schulden, die es jetzt abtragen müssen, gemacht haben. Die Griechen, die diese Schulden jetzt bezahlen müssen, haben die Schulden auch nicht gemacht. Goldman Sachs hat geholfen, 2% der griechischen Staatsschulden zu verstecken, und hat selbst dafür 500 Millionen kassiert. So kamen die Griechen in den Genuss, dem Euro beizutreten. Beihilfe zum Betrug. Damals hieß es, kein anderes Land haftet für die Schulden eines anderen. So steht es im EU-Vertrag. Interessiert heute keinen mehr. Wer entscheidet und führt das alles aus? Der Präsident der Europäischen Zentralbank. Ist er demokratisch gewählt? Nein. Woher kommt der? Von Goldman Sachs. Wer hat das Risiko? Die Zentralbank. Und wenn die nicht mehr Geld drucken kann? Wir alle. Wie kommen Sie da raus aus diesen Billionenschulden? Inflation. Wen trifft es? Die keine Häuser haben, keine Goldbarren im Safe. Den kleinen Sparer, der sein Vermögen verliert. Wozu führt das? Gigantische Rezession. Wer gewinnt daran? Die heute schon auf den Zusammenbruch des gesamten Systems Hunderte von Milliarden wetten. Warum wird da niemand wütend? Warum werden die Zelte abgebaut und in den Museen ausgestellt? Die eigentlichen Fragen werden nicht gestellt. Wir stehlen uns nicht aus der Verantwortung, sondern versuchen, Vorschläge zur Verbesserung des Systems zu machen. Es geht um einen freiwilligen Bewusstseinswandel, nicht im Kopf eines einzelnen Händlers. Der wird mit oder ohne Regeln immer weiter sein Geschäft machen, das er ohnehin nicht mehr wirklich kontrolliert. Das machen Maschinen im Bruchteil einer Sekunde. Sie treffen die Entscheidungen. Da kann kein Mensch mehr eingreifen. Das ist Natur. Mit wem wollen Sie da reden? Der Weg ist ja jetzt etwas weiter. Die ist ja leer, bis auf das Pausenbrot und die Teebeutel. Ich lasse ihm das, seinetwegen. Wenn ich hier reinkomme und der Etagendiener bleibt sitzen, denke ich, der hat es auch nicht mehr nötig, weil ich nicht mehr im Vorstand bin. Wenn der aufgestanden wäre, hätte ich gedacht, Mitleid habe ich nicht nötig. Was ich nicht verzeihen kann. Ich kann's nicht. Ich werde da auch nicht gnädig sein. Ich kann ihm nicht verzeihen. Ich habe ihn wirklich immer wahnsinnig gemocht. Ich verzeihe ihm nicht, dass er sich weigert, in größeren Zusammenhängen zu denken. Welchen Nutzen hat der Gewinn einer Bank? Wollen Sie uns drohen? Die Griechen, die diese Schulden nach jetzt oben bezahlen oder nach unten müssen, haben die Schulden Entzug auch nicht der Pension. Ein Perpetuum mobile. The sky is the limit. Verlust unserer Privilegien. Welchen Nutzen hat der Gewinn einer ich Bank? Weiß, was Sie Schadensersatzklagen denken. Wegen Rufschädigung. Eher kommt ein Kamel ein durch das Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Ich weiß, was ich tue, weiß, was ich tun kann. Ich halte mir zugute, bei der Bank die Dinge auf das richtige Gleis befördert zu haben, Fehler verhindert zu haben. Sicherlich nicht alle und immer. Aber man muss da auch seine Grenzen sehen und wissen, was man tun kann. Sie können nicht der Retter der Welt sein, ein Salvator Mundi. Sie müssen wissen, wie groß Ihre Bataillone sind und wie weit Sie damit kommen. Jetzt mache ich die Dinge, die ich früher nicht machen konnte. Ich lese, was mich interessiert, jenseits eines höheren Zwecks. Die jeweils aktuelle Papstbiografie. Nein, die Bibel. Und was folgt aus Ihrer Bibellektüre? Warum soll ich aus der Verdeckung kommen, mich outen, öffentlich den Ankläger spielen? Ich bin Buddhist. Die einzige Religion, die keinen Krieg legitimiert hat. Zorro trägt immer eine Maske. In Tunesien hat ein Gemüsehändler, der sich auf dem Marktplatz verbrannt hat, eine Revolution ausgelöst. Dann fragen Sie unseren Fahrer, er bringt Ihnen den Kanister. Glücklich das Land, das keine Helden braucht. Ich verfolge hier den Aktienkurs, hat so seinen Grund. Hab auf fallende Kurse unserer Bank gewettet. Geht ja alles den Bach runter. Und warum soll ich nicht wenigstens davon was haben? Man sollte wirklich mal wieder Marx lesen. Kommunistisches Manifest. Und wie viel Energie man reinstecken muss, dass du immer in einem Gleitprozess bleibst. Ich habe Dinge gemacht, die gigantisch erfolgreich waren, wo jeder gesagt hat, never ever wird das einer hinkriegen. Und wenn du dann einen Moment innehältst, weißt du ganz genau, dieses Tempo werde ich nicht mehr übertreffen. Ich werde mich selber nicht mehr einholen können. Das ist dann ein Moment, wo ich sage, da bist du nicht clever, sondern klug, wenn du erkennst, mach dich vom Acker. Hat niemand verstanden, dass ich freiwillig gehe? Freiwillig? Ich bin ja noch im Beirat der Bank. Die müssen mir Spesen bezahlen. Hab ja noch ein, zwei Mandate. Die haben noch nicht mal eine zeitliche Befristung reingesetzt. Ich bin nur hier, weil ich einen Brief abgeben wollte mit den ganzen Jahresspesen. Und da habe ich festgestellt, jetzt haben die meinen Ausweis abgeklemmt. Der geht da oben nicht, ja? Ich will da sowieso nicht hin. Also, das ist eine muffige Kiste da im 33. Stock. Ich habe überhaupt keine Lust, da noch groß hinzugehen. War beim Arzt. Sitze ich dem Mann gegenüber? Armselig die Idee. Lass uns 5 Jahre drüber sprechen, dass deine Mutter an deinem 6. Geburtstag den Kuchen an andere verteilt hat. Ich sage ihm, wissen Sie, dass Sie in Ihrer linken Wange ein Loch haben, wenn Sie die Hand wegnehmen? Weil Sie den Daumen in Ihre Backe bohren? Und Ihre eigentliche Leistung darin besteht, immer so dazusitzen und mich so anzugucken? Dann merken Sie, dass Ihr Musculus sternocleidomastoideus wehtut, der es durch jahrelange Fehlhaltung verkümmert. Als Kind habe ich von großen Räumen geträumt. Wo ich aufgewachsen war, war ich sehr beengt, eingekastelt von der Situation. Ich habe mich dadurch in eine andere Welt versetzt. Ich möchte Räume haben, wo man die Wände nicht mehr sieht. Bunker sind spektakuläre architektonische Gebilde. Draußen sind die Firmenschilder abmontiert. Es sollen Demonstrationen im Gange sein. Ich kann Ihnen viele Adressen nennen. Da haben die ihre Firmenschilder abmontiert. Die haben sich anonymisiert. Wir sind die einzigen im Gebäude, die anderen Abteilungen sind ausgelagert. In die Notarbeitsplätze außerhalb der Stadt. Das zeigt ja, dass dann doch ein Bedrohungspotenzial tatsächlich von der Straße ausgeht. Der Eingriff ist schon fundamental. Auch das Aufgebot von Polizei hier, das ist enorm. Unser Turm ist auch mit entsprechenden Barrieren abgesperrt, was zumindest eine mögliche Erstürmung schon deutlich erschwert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann es zu Unruhen kommen. Ein Ende ist nicht absehbar. Vor diesem Hintergrund gibt die Bank folgende Handlungsempfehlung. Ein Zugang zu Gebäuden in der Innenstadt ist nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass der Außenparkplatz aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden darf. Mit den Führungskräften aller Bereiche finden Vorbereitungen statt. Die Arbeitsfähigkeit wird trotz der zu erwartenden Einschränkungen sichergestellt. Es wird unbedingt das Tragen von Freizeitkleidung empfohlen. Der Anzug steht ja für das Besondere. Man vermittelt, so ist ja die Tradition, damit auch eine Glaubwürdigkeit. Und dass diese Abgrenzung jetzt aufgegeben wird. Dass wir uns dem Pöbel auf der Straße anpassen sollen. Man muss den Glauben verbreiten, dass es weitergeht. Man muss die Dinge besser darstellen, als sie sind. Wann kapieren Sie das endlich? Wir haben nur die Chance der Katastrophe. Sie kreieren Verunsicherung, negative self-fulfilling prophecies. Und dann stürzt alles ein. Das sieht man ja jetzt. Wissen Sie, wie wir hier genannt werden? Das Sterbehaus. Ich gehe ins Coq d'Argent, bestelle ein Glas Champagner, schlendere über die Dachterrasse, übersteige die Balustrade und überlasse meinen letzten Moment nicht dem Zufall, mache ihn für jedermann sichtbar. Als schöpferisches Individuum. Der Sprung in die Tiefe, ein gefrorenes Bild des Todes, der noch keiner ist. Sterben als Botschaft, als Fanal. Die Krise ist in den Bankeretagen angelangt. Ein Ausrufezeichen. Ein Bild des Hire- und Fire-Kapitalismus. Wie banal, wie falsch, wie lächerlich. Ich bin so alt geworden, um es noch ein bisschen hinauszuschieben. Ich habe Angst davor, weil ich keine Vorstellung habe, was dann... Wenn man nicht mehr in dieses System passt, wie kommen Sie da raus aus diesen Billionen Schulden? Das muss man akzeptieren. Inflation. Wir führen im Übrigen aus, was unsere Kunden wollen. Ohne staatliches Geld hätte uns die Fusion in den Abgrund gerissen. Wenn man nicht... Das Himbeerreich. Hörspiel von Andres Feil. Mit Wolfgang Kondrus, Martina Gedeck, Lilith Hessle, Hans-Peter Hallwachs, Wolfram Koch, Christian Redl und Passanten aus Frankfurt am Main. Ton Martin Selig und Susanne Bronder. Regieassistenz Fabian Kühlein. Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Hessischen Rundfunk 2014. Man muss den Glauben verbreiten, dass es weitergeht. Man muss die Dinge besser darstellen, als sie sind. Das sagte eben in dem Hörspiel Himbeerreich eine der Figuren, Niki Modersohn. Und auch bei uns geht's jetzt weiter, wenn auch nicht im Sinne Modersohns. Bei uns zu Gast ist nämlich der Autor des Hörspiels des Himbeerreichs, Andres Feil. Und am Mikrofon ist Karin Beindorf. Herzlich willkommen, Herr Feil. Guten Abend. Herr Feil, Sie sind ja Dokumentarfilmer. Der bekannteste Ihrer Filme ist wahrscheinlich Blackbox BRD. Ein Film, der die Biografien des ermordeten Deutsche Bank-Vorstandssprechers Alfred Herrhausen und des auf dem Bahnhof von Bad Kleinen getöteten RAF-Mitglieds Wolfgang Grams behandelt. Sie sind aber auch Theatermann, Theaterautor und Regisseur und nicht zuletzt von Haus aus ja auch Psychologe. Der Text nun des Himbeerreichs basiert auf Protokollen der Gespräche mit rund 2 Dutzend, haben Sie, glaube ich, mal gesagt, Investmentbankern, Aufsichtsräten, Brokern, also Leuten aus der Welt des Finanzkapitals. Ungefähr 1500 Seiten waren da zusammengekommen. Was hat Sie überhaupt an dem Personal des Himbeerreichs interessiert? War das eher ein politisches oder eher ein psychologisches Interesse? Also es hat ja eine Geschichte. Ich habe angefangen 2001, mich in den Vorstandsetagen vor allem der Deutschen Bank zu bewegen, also im Rahmen eben der Arbeit für Blackbox BRD. und bin da schon jenseits der Gespräche, die unmittelbar mit Alfred Herrhausen zu tun hatten, eben auf grundsätzliche Fragen gestoßen. Ich habe die Chance für mich natürlich ergriffen, dass ich dachte, ich möchte mit denjenigen, die für diese Finanzökonomie verantwortlich sind, sprechen. Und da sind Sätze gefallen, da haben sich bei mir, ich kann es nur bildhaft ausdrücken, die Zehennägel hochgerollt. Ein Vorstandsmitglied, der damals sagte, ja, natürlich haben wir viel zu viel Liquidität. Das heißt also, die Geldmenge vermehrt sich aus sich selbst heraus. Natürlich hält die Produktion, also die Herstellung von Gütern, längst nicht mehr da mit. Das heißt, das Geld vermehrt sich unabhängig von materiellen Werten immer weiter aus sich selbst heraus. Das führt zu Blasen. Die Blasen können nicht benannt werden, wo die dann platzen. Aber natürlich werden sie platzen mit enormen Schäden. Meine Frage dann sofort, ja, wenn Sie das so klar schon jetzt benennen, warum gucken Sie dem zu? Da muss man doch eigentlich als vernünftiger Mensch sagen, so kann es nicht weitergehen. Dann sagte er, ja, wir melken die Kuh, solange sie Milch gibt. Und die Frage von mir, ja, was ist, wenn sie keine Milch mehr gibt? Dann wetten wir auf den vorzeitigen Tod dieser Kuh und machen damit unser Geld. Das heißt, dieser ganz trockene, man könnte fast sagen zynische, nüchterne Blick, wie eben diese Kuh so lange gemolken wird und schließlich vorneweg wettet man auf den Tod der Kuh. Das heißt, man kommt wahrscheinlich mit heiler Haut raus. Die Wirklichkeit hat ja nachher dann 2006, 2007 gezeigt, dass die Haut eben überhaupt nicht heil war, dass der Staat da auch bei der Deutschen Bank mit sehr viel Geld indirekt unterstützen musste. Und das hat damals schon, 2001, 2002 war mir klar, ich muss mich damit beschäftigen. Und zwar als jemand, der davon wenig bis gar nichts weiß. Und wie sind Sie an diese 24, an diese zwei Dutzend Leute herangekommen? Stelle ich mir nicht so einfach vor, die zum Reden zu bringen. Es war ein steiniger Weg. Ich hatte eben noch aus den frühen Jahren 2001, 2002 zahlreiche Kontakte, auch jenseits der Deutschen Bank. Es waren ja Leute weggegangen in andere Banken. Einige waren bereit, aber immer mit den ganz klaren Vorzeichen anonym, erstens. Manchmal in Gegenwart eines Anwalts, wo ich vorneweg unterschreiben musste, was es für mich bedeutet an Konsequenzen, wenn ich diese Anonymität brechen würde. Das heißt, es war immer angstbesetzt, das Gespräch, aber auf der anderen Seite eben, und das war mein Glück, auch der Wunsch, eben dann doch zu sprechen. Das heißt, Menschen, ehemalige Vorstände, die nicht mehr in der Verantwortung stehen, die eigentlich jetzt den Wunsch haben, aus diesem Schatten der Bedeutungslosigkeit oder des am Rande Stehens zumindest nochmal herauszutreten, ihre Meinung endlich sagen zu können, aber eben ohne die Konsequenzen, nämlich wenn sie nicht nur eine Meinung äußern, sondern mit relativ konkreten oder richtig faktisch konkreten Tatsachen das belegen, dann heißt es ja, dass sie in Anführungsstrichen Betriebsgeheimnisse offenlegen, möglicherweise damit das Ansehen einer Bank schädigen könnten. Und wir wissen ja aus anderen Fällen, da sind Banken durchaus nicht zimperlich, dann einen immateriellen Schaden zu berechnen. Man hat es ja beim Kirchurteil gesehen, da wird es dann mal faktisch, da ist man dann schnell bei Milliardenbeträgen und da springt dann auch eine Managerversicherung nicht unbedingt ein. Das heißt, es gibt schon eine reale Angst, aber gleichzeitig war von mir natürlich die Hoffnung, eigentlich müsste doch ein Verantwortungsbewusstsein so weit gehen, dass man dann einsteht, sozusagen auch mit seinem Gesicht einsteht. Also Sie halten es auch für ein Stück Feigheit? Ja, so kann man es natürlich auch ganz nüchtern auch betrachten, weil eben bis auf einen einzigen, der dann auch bei einer Veranstaltung dann mal mit mir sagen, sich selbst als Ross und Reiter benannt hat, alle anderen in der Verdeckung geblieben sind. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil es gab ja auch andere Beispiele. Also Arte hat ja einen Film gezeigt über einen ehemaligen Investmentbanker, der... Heutzutage wäre es unmöglich. Allein schon so ein Gespräch geht alles erstmal durch eine Schleuse, wo insgesamt 300 Mitarbeiter allein in der Deutschen Bank arbeiten, 300 Menschen nur an einem öffentlichen Bild dieser Bank. Das heißt, das ist auch deshalb interessant, weil ja eigentlich nach 2008, nach diesem Finanzcrash, versprochen worden war, mehr Transparenz, mehr Offenheit, ja, das ist weniger ja, Heimlichtuerei. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man genau hinschaut, gibt es ja eine ganz sozusagen, man könnte sagen, absurde Transparenz. Es gibt Home Stories. Ja, dann heißt es, wir haben einen CEO der Deutschen Bank, der kommt aus dem asiatischen Raum und der spricht inzwischen Deutsch und bestellt seine Apfelschorle inzwischen eben auf Frankfurterisch, auf Hessisch. Und das steht dann auf Seite 3. Ja, das heißt, es ist eben ein sehr subtiler Mechanismus. Ich bringe die Home Story, dafür kriege ich vielleicht mal ein 4- oder 6- oder 8-Augen-Gespräch. Kriege ich das nicht, drucke ich die Home Story nicht, werde ich ausgeschlossen, dann kriegen das andere Medien. Dann heißt es ja, wir sind ja auf der Stufe von Agenturen, was ist los? Wir sind ja abgehängt, wir drucken ja nur das, was die anderen kriegen. Das heißt, es ist ja eben nicht ein offener Druck. Es läuft viel feiner ab. Privilegien, Sanktionen, wer kommt wo rein? Und in diesen Mechanismen, wenn ich jetzt als jemand, der von außen kommt, eindringe, dann habe ich eben zwei Privilegien. Erstens, ich habe Zeit. Ja, ich stehe unter keinerlei Produktionsdruck, dass ich in 2 Wochen liefern muss. Und mir kann keiner. Das heißt, ich bin nicht erpressbar. Also im schlimmsten Fall würde ich eine Zivilklage kriegen. Das wäre sehr unangenehm, weil ich dann Privatinsolvenz sehr schnell anmelden müsste. Aber ansonsten kann mir keiner. Ja, und diese. Sie müssen Ihre Milliarden nicht opfern. Richtig. Und diese Freiheit hat eben normalerweise jemand, der in Abhängigkeiten steht, in welcher Art auch immer, sei es, dass er mal Angestellter in einer Bank war, sei es, dass er in einer großen Zeitung, einer Wirtschaftszeitung schreibt, wo er genau weiß, ich werde abgehängt, wenn ich einmal, also ohne Rückendeckung, Dinge schreibe, vorpresche, kann es sein, dass wir über Monate, Jahre von entscheidenden Informationen abgehängt werden. Und da wird sehr genau überlegt, ob man dann vorprescht oder nicht. Nun hatten Sie die Gelegenheit zu diesen Gesprächen, die ja offenbar auch ziemlich umfangreich waren. Ich glaube, zwischen 1400 und 1500 Seiten sind da zusammengekommen. Haben Sie mal gesagt, wie haben Sie dieses Material sowohl für das Theaterstück als später auch für das Hörspiel verdichtet? Also das Hörspiel beispielsweise hat einen Manuskriptumfang von 29 Seiten. Wie, unter welchen Gesichtspunkten haben Sie das, was Ihnen dort erzählt worden ist, verdichtet? Also ich habe sehr klare, man könnte es Kapitel nennen oder Akte für mich eingeführt. Ich habe erstmal geschaut, wo sind eigentlich Widersprüche. Es gibt innerhalb der Interviews verschiedene Entscheidungen fällt und der Mensch ist da ein allenfalls Getriebener in diesem System. Nein, falsch. Es war für mich sehr früh klar, und deswegen habe ich eben diese Deals dann, 1-2 Deals auch in den Vordergrund gerückt. Transatlantic Hero zum Beispiel. Transatlantic Hero ist ein Beispiel, ja, gehört. Man könnte das genauso gut auf ein German Hero übertragen, auf eine Bankenfusion, eine größere kauft eine kleinere. Es sind 7 Menschen, die in einem Raum sitzen, 7 Vorstandsmitglieder, die treffen eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Eben, machen wir diesen Deal oder machen wir nicht? Es heißt, da gibt es Zahlen, die abgründig, unterirdisch, horrend sind, was schwarze, dunkle Geschäfte angeht, Wohnungsbau angeblich an der mexikanischen Grenze, wo jeder weiß, da wird nie was gebaut. Warum? Enormer Druck, die Bilanz zu schönen. Die Bilanz muss größer aussehen. Es muss eine Gewinnerwartung, die immer höher geht, um dann entsprechend das wieder den Aktionären und vor allem den Investoren zu verkaufen. Das heißt, dieser Druck wird so weitergegeben oder wurde vor allem so weitergegeben. Deals um jeden Preis, egal wie sie dann aussehen. Diese Bücher liegen offen. Kaufen wir diese Bank trotzdem oder nicht? Und dann kommt die Politik rein. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Auch für mich als Erkenntnis. Man kann diese Finanzarchitektur nicht begreifen, wenn man nicht sehr genau guckt, welche politischen Mitspieler gibt es, was ist da politisch gewollt worden, schon 2003, 2004. Es ist genau diese Entfesselung politisch unterstützt worden in Europa. Man wollte nicht abgehängt werden, um jeden Preis mitmischen. Diese Papiere auch einbunkern, auch wenn sie schon angefangen haben, zum Himmel zu stinken. Man bunkert sie ein, weil das verspricht ja was. Die haben AAA, also ein gutes Rating der Agenturen. Das heißt, es ist ein ganz gefährliches Konglomerat von Interessen, von politischen Interessen, von ökonomischen Interessen. Interessanterweise, das hört man ja auch in Ihrem Stück, sind das Vorwürfe an die rot-grüne Regierung, ja, an die Schröder-Regierung. Ja, ja, muss man ganz klar so benennen. Das ist damals von Steinbrück, von Asmussen alles mit auf den Weg gebracht worden, ohne Wenn und Aber. Und wenn Sie jetzt fragen, wie schlägt sich sowas nieder, wie baue ich daraus ein Stück, indem ich dann ein, zwei Deals genommen habe, die eben, um sie nicht ganz kenntlich werden zu lassen, etwas ineinander geschoben habe. Und dieses Zusammenspiel von Planern einer Finanzarchitektur, wo einem im Namen ja jeder Vernunft eigentlich nur schwindelig werden kann, politischer Rückenwind, also muss fast sagen Generatoren, die diesen Wind angefacht haben, dass da die Segel aufgebläht wurden entsprechend, viel zu spät erkannt wurde, wohin der Zug fährt. Und das ist eine Entwicklung, die von diesen Deals mit weitreichenden Folgen absolut bis ins Heute Konsequenzen haben, wo die entscheidenden Weichen nicht gestellt wurden. Und damit hat das Hinbereich eine für mich, ja, ich wollte sagen, gerade grausame Aktualität, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Es ist grausam zu sehen, dass das nicht erkannt wird. Es gibt ein allgemeines Unbehagen und es gibt eine ganz große politische und ökonomische Verharmlosung, weil nichts wäre schlimmer, de facto, es ist so, nichts wäre schlimmer als Panik. Weil das bringt das System wirklich zum Umkippen. Weil dann gibt es den Banking Run, alle Leute stecken ihre Karte in den Bankomaten und haben die panische Angst, es kommt nichts mehr raus und irgendwann kommt auch nichts mehr raus. Ja, das ist das Problem. Mhm. Um das zu verhindern, muss schön geredet werden, muss verharmlost werden. Und davon erzählt das Hinbereich im zweiten Akt. Und wenn Sie jetzt fragen, wie geht's weiter, war für mich klar, dass das noch nicht alles gewesen sein kann, weil ich diese Menschen weiter begleite, auch ins Abseits, in die Zonen von Machtverlust und einer Einsamkeit und der hilflosen, ja, eigentlich Rettungsversuchen, wo manchmal Erkenntnisse sind, die ich spannend fand, weil sie in eine vielleicht unbeabsichtigt richtige Richtung gehen. Das Stück oder das Hörspiel beides endet ja mit diesem Satz: Manche Dinge sind anders gedacht. Und diesen Satz finde ich fantastisch, ja, weil er öffnet eigentlich genau die Räume. Wenn die Dinge anders gedacht sind, dann können wir sie anders denken. Und dann müssen wir sie anders denken. Und aus diesem anderen Denken folgt auch ein anderes Handeln. Es setzt aber voraus, dass... wir da, Herr Feier? Ja, wir alle, die Hörer, jeder, der sich damit hoffentlich auseinandersetzt. Ich glaube... Nun, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Personal Ihres Stückes kommen. Ich hatte so beim Hören des Hörspiels jetzt nochmal den Eindruck, dieses Personal hat etwas Sektenhaftes. Also ich hatte manchmal die Assoziation zu so etwas wie Scientology oder so. Also dass es Leute sind, die wirken auf mich so, als seien sie von irgendeiner Art Wahn befallen, ja, abgekoppelt von einer Realität um sie herum. Ein Satz in Ihrem Stück heißt ja auch, Leute wie Sie sind ganz oben und wollen nichts wissen. Das hat fast so etwas Psychopathologisches, wie das dort beschrieben wird und wie es ja in der Realität möglicherweise auch ist. Also kann man dann von wir reden, von einer Perspektive, die einerseits diese mächtigen Macher, die diese Leute ja sind, in ihrem Fall vielleicht teilweise gewesen sind, aber es gibt dieses Personal ja immer noch, und denen, die sozusagen Kritik daran... Ich sagen, im Falschen kann es nichts Richtiges geben. Ja, in einem Falschen ausziehen kann, indem ich diesen Menschen, die verantwortlich sind, beim Denken zuhöre. Das sind ein paar schmutzige Banken, die zu wenig Eigenkapital haben. Aber bei uns ist ja alles bestens, alle durchgekommen, durchgewunken. Wenn man sich dann genauer anguckt, und das steht in keiner Zeitung, merkwürdigerweise, was waren denn die Bedingungen für diesen Stress? Der Stress war ja gar kein Stress, weil nur zwei Parameter. Erstens die Frage Einbruch des Wirtschaftswachstums, 0,7% im ersten Jahr, 2,7% im zweiten Jahr. Wir haben ja 2008 gesehen, dass das Wirtschaftswachstum um 4,4% einbrach. Das heißt, es sind ideale Bedingungen, die nichts mal mit einer schon eingetretenen Krise zu tun haben. Börsenkurse sollen nur um 15% einbrechen. 2008 sind sie um 50% eingebrochen und so weiter. Ich will jetzt nicht ins Kleingedruckte gehen, aber das zeigt, Eine andere Untersuchung, die ein Risiko-Research-Institut in Lausanne gemacht hat, kommt zu dem Schluss, gerade die deutschen, französischen, niederländischen Großbanken, die too big to fail sind, das heißt, die dürfen gar nicht pleite gehen, die gehen bei der nächsten Krise unter Wasser und haben dann einen Kapitalbedarf von 70, 80, 90, 100 Milliarden und kein Staat kann diese 100 Milliarden aufbringen. Was heißt das? Dann haben wir genau den Banking Run, dann haben wir genau die Katastrophe. Bankenwelt, wie ist das, welche Erklärung haben Sie dafür, dass das so funktioniert und nach wie vor so funktioniert, trotz dieser großen Krise? Es gibt natürlich ganz große Abhängigkeiten. Das heißt, die Abhängigkeit ist eben das Krisenszenario, weil dann in der Tat geht es uns allen schlechter. Das ist das Problem. Benennt man es, entsteht Verunsicherung. Verunsicherung bedeutet, es wird weniger investiert, weniger Investition bedeutet Rezession, Arbeitslosigkeit, weniger Steuereinkommen, nachlassende Subventionierung, noch weniger Investitionen, also wir rutschen in die Deflation oder eine ganz schwere Rezession. Das ist das große Problem. Benennt man es, kriegen die Leute Angst. Also geht es darum, sagen, um diese Abgründe einen ganz großen Zuckerguss zu streuen. Ja, und der klebt sozusagen oben drüber und es werden, das schmeckt doch allen, ist alles nicht so schlimm, kriegen wir alles letztendlich hin. Es kommt mir manchmal so vor wie so Fünfjährige, die die Hand vor die Augen halten und dann sagen, ich bin nicht da. Ja, also so wird agiert. Aus der Angst eben heraus, dass diese Verunsicherung zunimmt mit diesen ganzen Negativfolgen. Ich finde es auch für mich selbst eine ganz schwierige Entscheidung. Benennt man es wirklich so, wie es ist, redet man die Krise möglicherweise herbei, die ohnehin kommen wird. Macht man es nicht, tut man so, als wenn sie nicht vorhanden wäre. Ich denke eher, dass es wichtig ist, sich dem zu stellen, ohne dass man jetzt in Panik verfällt, sondern ganz nüchtern erstmal überhaupt die Fakten aneinander stellt. Und da wird mir persönlich schwindelig. Trotzdem, Herr Fall, gibt es ja verschiedene Medien, gibt es verschiedene Sendungen, gibt es immer noch Zeitungen, Zeitschriften, es gibt Internetanalysen. Also man kann sich darüber informieren. Und warum, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage für alle, die sich mit solchen Themen beschäftigen und die auch in Medien tätig sind. Warum sozusagen tritt das in diesem Fall überhaupt nicht in Konkurrenz? Also ich habe zum Beispiel selber ein Feature über Schuldenökonomie in meinem Programm gehabt und habe sehr, sehr viel Hörerpost darauf gekriegt. Ein sehr kritisches Feature, was sich eben mit dieser Finanzökonomie auseinandersetzt. Und solche Beiträge stehen völlig unverbunden neben den großen Wirtschaftsteilen, die um eine bestimmte Problematik, wie Sie ja eben schon erklärt haben, einfach drumherum reden. Es ist ja möglich, sich darüber zu informieren. Also es ist ja nicht so, dass es verboten würde. Es ist nicht verboten, aber es ist natürlich mühselig. Also ich habe immer wieder auch Freunde, die durchaus politisch, ökonomisch interessiert sind, die irgendwann zu mir sagten, ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich verstehe nicht, soll man jetzt den Griechen dann weiter Kredite geben? Soll man sie gegen die Wand fahren lassen? Ich kann es für mich nicht mehr nachvollziehen, was jetzt der richtige Weg ist. Die kapitulieren. Und wenn man innerlich kapituliert, sagt man, dann lese ich halt den Wirtschaftsteil nicht mehr oder kaufe mir erst gar keine Zeitung mehr, weil ich dann gar nicht damit konfrontiert werde, was ich alles nicht mehr lese. Dann gehe ich eben nur noch ins Netz und gehe auf irgendwelche Online-Portale, wo eben das grob zusammengefasst wird, schlagzeilenartig, wo ich dann informiert werde. Aber mir fiel eben auch schon in der Recherche auf, dass die eigentlichen Meldungen versteckt sind. Ja, also ich hatte einmal im Wirtschaftsteil, war 2012, lese ich, dass eine der Bad Banks, der Hypo Real Estate, 9,8 Milliarden abschreiben musste. Ja, das heißt mit anderen Worten, 9,8 Milliarden belasten den Steuerzahler. Das waren 10 Zeiler auf Seite 5. Ja, und vorne stand dann Flughafen Berlin, wir kennen das Drama, 250 Millionen teurer, eine Welle der Empörung, Verschwendung von Steuergeld und hinten wird die 50-fache Summe gerade mal einfach so festgestellt, dass die jetzt eben abgeschrieben werden muss. 2 Jahre später fiel es dann doch nochmal jemand auf, dann wurde das hinterfragt und Strafanzeige gestellt. Ja, 2 Jahre später. Warum hat eigentlich 2012, wann wurde es veröffentlicht? Während der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, oder Europameisterschaft war es. Also in einer Zeit, wo 90% der Menschen mit anderen Dingen beschäftigt sind und dann ist das ein Zehnzeiler, den sieht niemand. Ja. Das heißt, wie gehen wir mit Nachrichten um? Wie werten wir eigentlich das Akteuren, die eben dann bestimmt vorneweg das Ansehen einer Bank beschädigt? Also das sind feine Abhängigkeiten. Ich habe das bei mir selbst gemerkt. Ich bin ja auch gefragt worden danach von verschiedenen Wirtschaftszeitungen, wollen Sie nicht etwas konkreter werden? Wir hätten da ein Interesse. Ich habe mal den Ansatz gemacht und es war sehr heikel, weil ich ja mit meinen Gesprächspartnern Anonymität vereinbart hatte. Das heißt, ich habe 6 Wochen laboriert, dass trotzdem die Fälle zumindest den ökonomischen Schaden, der durch bestimmte Deals entstanden ist, klarer zu benennen. Der Chefredakteur hat es dann an die Justiziare weitergegeben. Die haben das an die entsprechenden Unternehmen weitergegeben. Es sind solche Rohre aufgefahren worden, wo alle, auch große Zeitungen, alle eingeknickt sind, weil natürlich in letzter Konsequenz die entscheidenden Zeugen dann nicht zur Verfügung stehen, weil sie eben nicht bereit sind, aus der Deckung zu kommen. Die Fakten durchaus hätten recherchiert werden können, aber eben dann die Frage, lohnt sich das? Dann Anzeigen, Einbrüche, abgehängt von Informationen und so weiter, also all die Konsequenzen. Und da wird dann ganz nüchtern abgewogen und dieser Text wird nie erscheinen. Sie haben jetzt eine ganze Weile gesprochen über den Zusammenhang zwischen diesem Finanzsektor, zwischen der Politik und den Medien. Sie haben aber für Ihr Stück, darauf würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen, den Fokus auf diese Investmentbanker, auf diesen Finanzsektor gelegt. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Sie hätten ja in dem Stück auch Politik als das Ungeheure ist ja sowohl beim Himbeereich als aber ich erfinde nichts dazu und ich glaube, dass dieser Eindruck der Ungeheuerlichkeit der manchmal stummen Empörung mir geht es ja auch so, also ich kann, wenn ich manche dieser Texte nochmal dann gelesen habe, manchmal schon während dem Interview, da bin ich fassungslos, ja, wie Menschen so denken, reden können. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass so, auch wenn es Schauspieler sind, eben in diesem wortwörtlichen Rahmen zu halten, dann glaube ich, ist die Wirkung intensiver, nachhaltiger als bei jeder freien Fiktionalisierung, wo eben anything goes, alles ist möglich, man mischt und fügt was hinzu oder rasante Liebesgeschichte, Koks, Frauen, also wie das bei Wall Street Filmen ja dann auch immer passiert, wo dann mehr einfach das Thrillerhafte, das süße Leben, das opulente Leben, manchmal um Kopf und Kragen sich zu reden, was die eigene Verantwortung angeht, trotzdem kommen in diesen Denkfiguren ja immer wieder interessante Dinge raus, erschreckende Dinge, Dinge, die einen fassungslos machen. Und damit will ich arbeiten. Das berührt natürlich eine ganz wichtige Frage, die, glaube ich, alle Theatermacher, Dokumentarfilmer, Feature-Leute beschäftigt. Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentation? Gerade in diesem Fall des Himbeereichs, wo Sie ja drüber gesprochen haben, dass das anonymisiert werden musste, dass eine große Menge Material vorliegt, die Sie ja sehr zusammendampfen mussten für dieses Stück. Da steckt natürlich sehr viel von dem, was Sie selber sozusagen sagen wollen, was Sie den Menschen mitteilen wollen, drin. Und man fragt sich natürlich, wenn Sie das, was diese Leute Ihnen erzählt haben, anonymisieren mussten, wie viel Dokumentarisches ist dann, oder was ist daran tatsächlich noch das Dokumentarische? Es gibt ja auch viele fiktionale Theaterstücke, die durchaus natürlich auf etwas Zeitgeistiges, auf etwas, was im Alltagsleben eine Rolle spielt, eingehen. Wo ist für Sie diese Grenze zwischen dem, was tatsächlich dokumentarisch ist und dem, ja, wo es fiktional inszeniert, vom Autor stark zurechtgestaltet ist? Also natürlich ist es so, wenn ich aus 1500 Seiten dann fürs Theaterstück 50 oder fürs Hörspiel eben dann 29 kondensiere, verdichte, dann ist das eine Auswahl, eine massive Eingrenzung und damit bin ich immer auch schon in der Fiktionalisierung. Wenn Schauspieler kommen, alleine, ja, bis ich die Schauspieler gefunden habe, die diese Texte sprechen konnten, dass ich sie verstehe, Ja, das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, die eben dann das nicht als Wortkaskaden absondern, maschinengewehrartig oder wie auch immer, weil sie kapitulieren vor diesen merkwürdigen Sprachgebilden, diesen, sie haben vorher von sektenartigen Gruppierungen gesprochen. Das hat ja was mit dieser Sprache auch zu tun, die eben andere ausschließt, die was Elitäres, Exklusives auch hat. Aber all das zusammen ist natürlich immer auch eine Fiktionalisierung, aber ich finde ja genau das Interessante, und das war auch schon bei den früheren Arbeiten bei mir, ich gebe diese, ich nenne es Sprachkörper, ja, von Menschen, auch wenn es manchmal zwei Menschen sind, die ich dann sozusagen verdichte zu einem, gebe ich jetzt einem Schauspieler und der verändert sich körperlich. Also ich gucke einfach nur zu, weil wenn wir die Texte lesen, wie verändert sich der Körper des Schauspielers? Und das ist manchmal erstaunlich, dass es oftmals ein Schauspieler, ohne dass ich ihm sage, von wem das kommt, sich in gewisser Weise körperlich wieder der Ursprungs-, sozusagen der authentischen Figur annähert, der dieses Interview mir gegeben hat. Das heißt, es ist eben durchaus ein körperlicher Vorgang, der wieder zu einer neuen Form von Authentizität führt, indem dieser Schauspieler diesen Text aufnimmt und plötzlich eben begreift, wie man ihn denken muss. Und wenn er ihn denkt, nähert er sich dann wieder. Da ist doch ein Halbsatz. Kann es sein, dass er eigentlich in dem Moment eigentlich ausweichen möchte und diesen Halbsatz einschiebt, weil er nochmal eine Warteschleife dreht? Ja, wie sprichst du dann den Halbsatz? Sprichst du den weg? Oder betonst du den gerade, weil du tarnen willst, dass du eigentlich jetzt nicht an dem Punkt nicht weiterreden willst und bringst es nach vorne, um mich abzulenken? Ja. Und jemand anders geht dann dazwischen und dann erst kommst du doch sprunghaft dahin, wo du eigentlich nicht hinreden wolltest. Und das sind ja sehr, sehr spannende Prozesse in der Probenarbeit, die was mit Widerstand, mit Denkfiguren, mit Ausweichmanövern, mit Ängsten, mit Demütigungserfahrungen, die sind ja alle voll mit unglaublichem Ehrgeiz, aber auch unglaublicher Demütigung, einem unglaublichen Absturz, was dann den Machtverlust angeht. Da ist man auch in King Lear, man ist auch immer wieder in Hamlet, aber man ist auch in King Lear. Und das alles bildet sich ja in diesen Textkörpern ab und damit zu arbeiten, eben in die Fiktion zu gehen und doch immer wieder eine Glaubwürdigkeit zu suchen. Und damit meine ich nicht eine psychologische Glaubwürdigkeit, sondern eine Glaubwürdigkeit in den Figuren des Denkens. Ja, dass der Schauspieler eben weiß, warum, oder zumindest sich annähert, warum ein Satz so mit diesen merkwürdigen Halbsätzen verwurstelt und wo man sagt, streicht es doch. Aber das heißt, die Glaubwürdigkeit stellt sich für Sie in der Zusammenarbeit zwischen dem Regisseur und dem Schauspieler oder der Schauspielerin her. In Ihrem Fall würde das aber doch eigentlich voraussetzen, dass Sie selbst, der Sie diese Gespräche geführt haben und den Gedankengängen der Leute, auf deren Material sozusagen Ihr Stück beruht, dass Sie selbst eigentlich der Regisseur sein müssen. Also ich selbst mache genau diese Übersetzung ja auch, dass ich sage, ich möchte mein Material erstmal nicht aus der Hand geben. Aber es wäre jetzt anmaßend zu sagen, dass das nur ich kann. Jeder macht es anders. Aber läuft dann ein Stück nicht Gefahr, sozusagen der Interpretation von wieder jemand anders sozusagen ausgeliefert zu sein, der eigentlich den Ursprung gar nicht kennen würde? Ja, also ich kann mir zum Beispiel Akzente anders gesetzt. Also nicht nur im Hinbereich, das habe ich auch in Kick erlebt. Sollten wir vielleicht kurz erklären was Kick ist? Das ist eine Mordgeschichte aus der Uckermark, wo drei junge Männer, einen ihrer Kumpels auf eine grauenhafte Weise, kaum nachvollziehbare Weise umgebracht haben. Das ging damals auch durch alle Zeitungen und sie haben sehr lange dort in diesem Ort recherchiert, zusammen mit Gesine Schmidt, und haben auch zunächst ein Theaterstück daraus gemacht. Sie haben mit den Eltern gesprochen, sie haben auch mit den Mördern sprechen können, mit zweien, mit dem dritten glaube ich nicht, wenn ich mich recht erinnere, auch mit den Eltern des Opfers. Und haben auch zunächst daraus ein Theaterstück gemacht. Und dann ein Film und dann noch ein Buch. Genau, und dann ein Buch. Aber ich glaube, es gibt sogar auch ein Hörspiel. Ja, auch davon. Das. Und das ist natürlich auch immer, wenn es jetzt von anderen inszeniert wird und es wird immer noch von sehr vielen Bühnen gespielt, genauso wie das Himbereich, das ist natürlich immer eine Gefahr, dass es Inszenierungen gibt, die mir contre-coeur gehen. Ich habe das einmal sehr drastisch erlebt, wo ich in einer chilenischen Aufführung von Der Kick, wo eigentlich alle meine Ansätze wollte gerade sagen, missachtet oder man könnte auch sagen, halt eben anders gedeutet wurden, dass das, wo ich Zurückhaltung wurde, opulent und sozusagen die Gewalt mit einem Kürbis illustriert, der dann ins Publikum spritzte. Also es war nicht meine Art zu inszenieren, aber das war für mich eine Schlüsselerfahrung. Ich stand da auf der Bühne strahlenden Schauspielern und einem stolzen Regisseur gegenüber und die merkten, dass ich jetzt nicht so begeistert bin. Aber das Gespräch danach hat mir nochmal deutlich gemacht, warum sie das so inszenieren müssen, dass sie aus einer Diktatur kommen, wo immer geschwiegen wurde und die Haltung, Theater muss laut sein, muss wie Fußball sein, man muss drastisch sein, weil die Diktatur ist gegenwärtig, nebenan wohnen unsere Folterknechte noch, da darf man nicht leise, abstrakt, steril sein, da muss man raus damit. Und durch Interviews, Material beigetragen, die Mittel, das sind Leute, die ohnehin arbeiten, von Ihnen auch aufgefallen, Sie haben ja häufig auch im lebensgeschichtlichen Umfeld sozusagen Fragen gestellt. Nicht immer Antworten gefunden, aber doch immer Fragen gestellt, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Sie auch Psychologe sind. Beim Himbeerreich wird alles, was lebensgeschichtlich oder privat ist, doch eher am Rande gestreift. Welche Absicht steckte dahinter, das so ein bisschen an den Rand zu schieben? Es ist einfach eine Ökonomie des Materials, weil wenn ich eben so viel schwierige Textvorlagen habe, die vom Zuhörer, vom Zuschauer so viel abverlangen, dann war für mich vorrangig, dass ich den Eingang in dieses Material so gestalte, dass ich diesen Gedankengängen folgen kann. Wenn ich das jetzt noch erweitere, indem ich sage, A hat Eheprobleme und B ist als Kind immer geschlagen worden und das sozusagen zu ganzen lebensgeschichtlichen, biografischen Figuren entwickle, dann frisst das Massivzeiten. Wir sehen ja, solche Produkte gibt's ja, von Wall Street über Marching Call, jetzt bei den Spielfilmen. Und die Folge ist, dass wir dann natürlich eher diesen emotionalen Geschichten folgen wollen, als uns mit dieser trockenen Materie auseinanderzusetzen. So, gleichzeitig wollte ich es nicht ganz rauslassen, weil mich dann doch überrascht hat, dass in manchen Äußerungen, wenn ein Vorstandsmitglied einer großen deutschen Bank erzählt, wie er jemand anders als Jugendlicher zusammengeschlagen hat, ja, dann finde ich das schon bemerkenswert. Also das sind ja dann Teile, die man irgendwo aus einem anderen Stück oder aus einem anderen Kontext, also die Körperlichkeit, die physische Gewalt, die dann erfahren wurde, wo dann immer die Frage ist, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also muss ich, wenn ich so viel einstecken musste, entwickle ich eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit, dass ich eben auch gegen die Wand renne so lange, es tut mir nicht weh. Das heißt, ich kann auch 5 Menschen zur Seite schieben mit größerer Wucht, ob das jetzt wortwörtlich zu nehmen ist oder physisch, und ich habe kein Schmerzempfinden dabei mehr. So. Und dadurch komme ich vielleicht nach oben. Das sind ja auch Fragen, wie muss man beschaffen sein, um in dieser Welt zu bestehen? Und oder dann, wie muss man zugerichtet worden sein in einer Gesellschaft, um derart sozusagen. Ich wollte aber ganz konkret eben vermeiden, gerade weil ich Psychologe bin, in einen zu einfachen kausalen Psychologismus. Also nach dem Motto, A hat diesen Vater gehabt, naja, kein Wunder, dass der dann auf die Weise Investmentbanker wurde. Das ist natürlich absurd und erklärt nichts. Aber ganz darauf verzichten, auf so ein paar lebensgeschichtliche Elemente, wollte ich dann auch nicht. Und deshalb dachte ich, es ist eigentlich ganz schön, wenn man das chorisch macht. Dann wird es entindividualisiert, es sind dann alle oder viele und gleichzeitig auch wieder keiner. Und dann kann man das dazu nehmen oder man kann es, viele haben auch gesagt, was soll das? Und mehr aus der Haltung heraus, mich interessiert das gar nicht, diese Banker, dass die in irgendeiner Form noch ein Vorleben, eine Art von Biografie haben, das ist vollkommen daneben, denen das zuzugestehen. Kann man sehen, wie man will, aber ich wollte das Angebot machen, wer sich dafür interessiert, kann sich da auch noch Versatzstücke rausholen. Das führt mich zu der Frage, was haben Sie sich versprochen, was das Publikum sowohl von dem Theaterstück als auch von dem Hörspiel mitnehmen soll? Ich glaube, erstmal kommen ins Theater, kann ich es konkret sagen, weil beim Hörspiel ist es ja abstrakter, weil es sozusagen versendet wird und ich dann Post kriege natürlich auch, aber im Theaterstück habe ich eine großartige Erfahrung gemacht. Also wir haben das jetzt, die Berliner, Stuttgarter Inszenierung, Berlin läuft's weiter, über 50 Mal gespielt, ich glaube jetzt schon die 60. Aufführung, überwiegend ausverkauft. Wir haben danach oft Gespräche und dann sitzen in einem kleinen, stickigen, verhältnismäßig kleinen Saal 200, 300 Leute abends um 10:30 und harren aus bei schlechter Luft nochmal eine Stunde, anderthalb. Warum tun sie das? Weil sie dieses Unbehagen empfinden, weil sie gerne mehr erfahren müssen, wollen und nicht wissen, wie. Ja, die Informationen reichen nicht aus, sie sind überfordert, sie wollen eigentlich den Wirtschaftsteil verstehen, sie verstehen es nicht, sie haben dieses Unbehagen und hocken dann in diesem stickigen Saal und versuchen, da Antworten zu finden. Und mir fällt da dieser alte Begriff von Beuys, der sozialen Plastik, ja, der, wo ja viele immer gesagt haben, ja, das ist doch ein Begriff der 80er Jahre, falsch. Es ist ein Begriff, der für mich absolut relevant noch ist, also wo ich sehe, es geht nicht um das Hinbereich, es geht nicht darum, dass jetzt dieses Stück besprochen wird, sondern es geht darum, dass in diesem Saal Menschen zusammenkommen, die mehr oder weniger alle deshalb in dieser schlechten Luft ausharren, weil sie sagen, es kann so eigentlich nicht weitergehen. Aber immer das Gefühl haben, es nicht teilen zu können, nicht wissen, wo soll ich mit diesem Unbehagen hin. Und immerhin an diesem Abend zumindest ein, man kann ja sagen, was soll das, es führt ja nichts zu nichts weiter, aber an diesem Abend passiert etwas, dass sie diese Fragen stellen, dass sie merken, es geht 100, 200, 300 Leuten genauso, dass eben die entscheidenden Fragen sonst nicht gestellt werden, aber immerhin an diesem Abend werden sie gestellt, was immer daraus folgt. Sehen Sie das so ein bisschen in der Tradition des Lehrstücks? Das ist ja auch eine Theatertradition, die weitaus älter ist als die 80er Jahre. Ja, aber anders glaube ich, dass es nicht um einfache Antworten geht, sondern mehr um das Potenzial von jedem Menschen, also dass jeder Mensch von sich aus in der Lage wäre, das zu begreifen und die entscheidenden Fragen zu stellen. Und das ist natürlich mühselig, aber ich will ja jetzt nicht wie Brecht dann bestimmte Antworten ihm nahelegen und ein bestimmtes Handeln, sondern erstmal überhaupt das Unbehagen zu kanalisieren, was ja nur dann kanalisierbar ist, wenn der Einzelne sagt, ich will mich damit beschäftigen. Und da ist dieser Abend, glaube ich, ein guter Anlass dazu. Sie haben gesagt, Sie wollen bei der Thematik dabei bleiben. Die Frau Manzinger, eine ihrer Figuren in ihrem Stück, die sagt ja, es gelte dieses wunderbare System globaler Freiheit zu bewahren. Wir sollten mehr Kapitalismus wagen. Und nun kommt ja auf uns, das ist eine ganz aktuelle Debatte mit diesen transatlantischen Abkommen, CETA, TTIP, da stehen uns Entwicklungen bevor, die ja weitere ökonomische Deregulierung im Sinn haben, und zwar ohne demokratische Kontrolle, etwas, was ja im Hinbereich auch eine große Rolle spielt. Sind das Themen für Ihre Arbeit? Was haben Sie da vor? Also das sind natürlich Themen, die mich alltäglich beschäftigen, wo ich immer wieder auch reagiere, eben auch aus einer Fassungslosigkeit heraus. Da stehe ich aber Gott sei Dank ja nicht alleine. Es geht ja sehr vielen so, die eben die Frage stellen, was bedeutet das für den Film? Was bedeutet das für die Buchpreisbindung? Bleibt die Kultur wirklich ausgespart oder kommt es dann eben schleichend dann durch die Seitentüre Scheibe für Scheibe dann doch raus, dass wir da eben das, was an kulturellen Biotopen bei uns eben noch geschützt ist, noch wächst und auf eine schöne Weise weiter gedeiht unter Treibhausbedingungen, dass das eben eingerissen wird und langfristig verödet, diese kulturelle Landschaft. Aber nicht nur das alleine, sondern natürlich auch die Frage, was bedeutet eigentlich, wenn eine Firma klagen kann, weil ihre Investitionen nicht in dem Maße dann Früchte tragen durch bestimmte Wettbewerbsbedingungen und das eben an der normalen Gerichtsbarkeit vorbeigeht. All diese Fragen sind ja ein Zeichen einer brutalen Entdemokratisierung. Und die verbinde ich natürlich auch mit der Frage, wer entscheidet eigentlich diese Finanz Architektur. Es ist eine EZB. Und im Stück wird es ja auch so benannt. Wer hat einen Herrn Draghi gewählt? Ja, wer kann ihn abberufen, wo solche weitreichenden Entscheidungen getroffen werden? Wo ist das Parlament wirklich eingebunden? Wenn mir Abgeordnete sagen, damals bei dem Bankenrettungsfonds, wo es um 500 Milliarden ging, das Kleingedruckte war ohnehin nicht ihre Sache, aber im Kleingedruckten standen die eigentlichen Konditionen drin. Da hat ein Lenkungsausschuss, also eine ganz kleine elitäre Gruppe hat darüber befunden. Der normale Abgeordnete ist da außen vor gehalten worden. All das sind ja für mich alarmierende Zeichen einer Entdemokratisierung. Das heißt für mich eben daran weiterdenken, aber jetzt nicht im tagespolitischen hinterher ein, sondern für mich ist die Frage, es ist eines der Projekte, an denen ich denke, ich würde gerne mal sagen, von der Zukunft zurückdenken. Ja, das heißt, nach einer nächsten Krise, die für mich absehbar ist, dass man von 2025 oder 2023, je nachdem, mal zurückschaut und sagen, wie einen da wirklich in die Fiktion geht, aber mit Menschen spricht, die dann in der Verantwortung stehen und die manches haben kommen sehen, von manchen anderen Dingen überrascht waren, sich auch um Kopf und Kragen reden. Also wenn man so will, ein Science-Fiction mit sehr genauer Recherche und dass man zumindest nicht sagen kann, man hat es nicht geahnt, man hat es nicht beschrieben, wohin die Reise geht. Und das ist ein Projekt, an dem Sie aktuell schon arbeiten? Das ist, denke, ja, das ist eine. Ich habe im Moment vier Projekte und das ist eines der Projekte. Ich arbeite auch an einem Film, weil ich gerade von der sozialen Plastik gesprochen habe, über Josef Beuys, der sich ja sehr intensiv beschäftigt hat mit Fragen auch der Finanzökonomie, der da sehr kluge Sätze schon in den 70er und 80er Jahren gesagt hat, eben zum Beispiel, Geld ist kein Wirtschaftswert, was nichts anderes heißt, dass wenn Geld sich aus sich selbst heraus vermehrt, dann führt es eben nicht in eine größere Produktivität, sondern was ist produktiv? Das ist Kreativität, das ist eben wirkliches Gestalten. Und damit hat er weit vor diesen großen Finanzkrisen all das benannt. Dachte ich, interessant für eine Wiedervorlage. Also auch das ist ein Projekt. Ich nähere mich sozusagen von sehr verschiedenen Seiten diesen Fragen an und finde das für mich produktiv und vor allem deshalb gut, weil ich unabhängig bin. Also ich